Primetime, neuen Fall Küchenagenten, WOMO Spezial. Heute wieder mit Sophie und Thorsten. Es ist Tag 6 und 7. Wir haben die Tage jetzt mal zusammengepackt, da gestern nicht so viel passiert ist. Ja, obwohl wir was Cooles erlebt haben. Das stimmt. Und wir waren mitten in der Pampa, wo es kein Internet gab. Richtig. Und heute? Und heute sind wir wieder Auto gefahren auf einen anderen Stellplatz. Genau, heute sind wir wieder auf einem Campingplatz. Aber fangen wir mal bei gestern an. Also, gestern sind wir aus Frankreich. Genau, da sind wir von Straßburg weggefahren und dann sind wir auf eine Alpaka-Farm. Genau, es war ein Alpaka-Hof, da sind wir hingefahren und da waren Alpaka-Züchter. Und bei dem durften wir uns auf den Hof stellen. Der hat einen Strom gegeben und ja. Ja, da standen wir da und es war eigentlich ganz schön. Wir hatten nette Camping-Nachbarn dort. Die haben ganz in der Nähe von der Alpaka-Wiese gestanden, waren total nett und haben uns auch gleich noch zwei Flyer mitgegeben, wo wir mal hinfahren könnten. Genau, bei Camper untereinander helfen sich. Genau. Die waren nett, die hatten auch einen Hund. Ja, der war süß. Aber in dem Alpaka, auf dem Alpaka-Hof, da gab es Alpakas, die durftet ihr mit füttern. Genau. Und streicheln. Natürlich. Und weiß nicht, was noch alles. Da gibt es eine spannende Sache. Wir haben gesehen, wie ein, ich sag jetzt mal, Trächtigkeitstest bei Alpakas funktioniert. Ah ja, erzähl mal. Da ist das unkastrierte Männchen von den ganzen anderen getrennt. Und dann hat er sozusagen das Weibchen, was trächtig sein sollte oder wo er wissen wollte, ob es trächtig ist, zu dem mit reingetan. Wenn sie sich hingelegt hätte und ihn gar nicht dran gelassen hätte, also immer weggebissen oder weggespuckt oder sonst irgendwas, wäre sie auf jeden Fall trächtig gewesen. Oder wenn sie einfach ans ganz andere Ende gegangen wäre und er die ganze Zeit hinterherläuft und sie sozusagen belagert. Mhm. Also er ganz viel Interesse an ihr hat. Aber leider war sie nicht trächtig. Da war dann der Alpaka-Züchter ein bisschen traurig, weil das war seine beste Zuchtstute, sagt man das so? Ja. Und ja. Naja, das wird schon noch. Und übrigens, Alpakas können immer befruchtet werden. Also da muss das Männchen so lustige Geräusche machen. Ja. Und dann sozusagen der Eisprung bei dem Alpaka-Weibchen sofort, also findet der sofort statt und zack. Das ist lustig. So können Babys entstehen. Aha. Aber wir sind ja hier kein Baby-Podcast, sondern wir wollen ja übers Essen reden. Was haben wir denn da noch alles? Wir waren noch spazieren. Genau. In Worms. Worms. War in Worms. Ach so. In Worms bei den Nibelungen. Ja, da wolltet ihr euch so eine Statue anschauen? Wir wollten uns eigentlich das Nibelungenmuseum angucken, weil das ist deutsche Kulturgeschichte. Ja, da war nämlich so eine große Brücke, die musste jetzt mal hochgehen. Ich bin in eine Richtung gehüpft, die war so schön, da war so ein schöner Hintergrund, so ein schöner Blick. Und dann kam halt Mama und Papa und haben gesagt, Sophie, das ist die falsche Richtung, wir müssen in die andere Richtung. Ich so, aber guck mal, da hinten ist doch viel schöner. Meine Eltern, nein, wir gehen jetzt in die Richtung. Und was war das Fazit der ganzen Geschichte? Naja, Worms ist jetzt nicht so schön. Wer hatte recht? Ausnahmsweise hatte Sophie mal recht. Das heißt ja ausnahmsweise. Ja, auf jeden Fall. Wir haben dann dort unten am Rhein gesessen und haben was gegessen. War jetzt nicht so spektakulär. Ja, also ich hatte ein leckeres Schnitzel. Also die Pommes, die waren sehr lecker. Sehr salzig waren die. Ich mag sowas total gerne, salzige Pommes. Ja, ansonsten war das Essen nicht so spektakulär. Ja. Aber da musste ganz dringend, ganz schnell was gegessen werden. Das Lustige war ja, Papa wurde gefragt, ob er zu seinem Wurstsalat Brot oder Pommes haben will. Genau, ich habe so einen Wurstsalat bestellt, wie man in Bayern so im Biergarten kriegt. Und den habe ich auch bekommen und da wurde ich gefragt, ob ich Pommes oder Brot haben möchte dazu. Pommes? Hallo? Das ist ein Wurstsalat. Ja gut, scheinbar isst man hier oder hat man da Pommes-Wurstsalat. Dann sind wir auf den Alpaka-Hof gefahren und dort haben wir dann uns eingerichtet. Und da gab es nochmal Brotzeit. Und da war so eine richtig süße Katze. Mhm. Ich bin mir sofort auf den Schoß gesprungen, das war total knuddelig. Ja. Und heute früh sind wir in aller Frühe weggefahren, weil wir noch keinen Stellplatz hatten und noch keinen Campingplatz. Weil wir hier eigentlich auf gut Glück hingefahren sind. Genau, wir hatten vorher angerufen und haben gesagt, oh, reservieren können wir nichts, aber wenn ihr Glück habt und früh kommt, könnt ihr vielleicht Glück haben. Und das haben wir dann auch versucht und sind dann hier hingefahren. Und wir hatten Glück. Genau, wir hatten Glück und wir haben hier eigentlich einen schönen Stellplatz. Also ist ja eigentlich auch total schön. Was ist das hier für ein Fluss dahinter? Das Mosel? Ist die Mosel. Hier sind ganz, ganz viele Weinberge ringsrum. Wenn wir über die Mosel schauen, wo übrigens ganz große so Frachtkähne langfahren und auch Ausflugskähne, da sind ganz viele Weinberge. Das ist ein wunderschöner Ausblick. Das stimmt, wir haben wirklich, ich würde sagen, es ist die schönste Aussicht, die wir bisher hatten. Das stimmt. Und ja, dann haben wir uns hier eingerichtet. Wir sind eigentlich schon seit heute früh hier. Ja, genau. Und haben heute so ein bisschen so einen Schlumpftag gemacht. Heute haben wir einfach mal einen Schlumpf- und Campingplatztag gemacht. Und dann wollen wir noch kurz einkaufen, was wir alles so brauchen. Und es ist richtig lustig. Der Campingplatz ist ewig lang. Wir sind fast am Ende. Das stimmt. Und auf der Mitte ist halt das Tor. Und man muss halt von der Mitte dann ewig lang wieder latschen, bis man zu diesem Einkaufsladen kommt. Und wir haben uns schon gedacht, da sind so viele Türen und Tormöglichkeiten, die aber alle versperrt sind, die viel schneller zu unserem Wohnmobil kommen könnten oder generell zu den Einkaufsläden. Ja, der Weg zum Supermarkt ist quasi direkt hinter unserem Wohnmobil. Genau. Aber da kommen wir nicht hin. Wir müssen erst einen riesengroßen Umweg laufen. Aber so ist es halt. Ja, kann man nicht machen. Genau. Und dann haben wir heute Abend mal wieder was gekocht. Heute Abend gab es lecker Burger. Genau. Ach, und übrigens, zum Mittagessen gab es nur eine Semmel für jeden. Ja, genau. Haben wir heute mal was Einfaches gemacht, weil wir wollten heute nicht essen gehen und so. Nachher haben wir heute Abend Burger gemacht. So richtig schön mit ein bisschen Käse drauf und Tomate und Patty. Ein lecker Patty. Haben wir extra ein schönes Patty gekauft im Supermarkt. Das war, schönes Fleisch. Patty hast du dann draußen auf unserem Opti-Grill. Genau. Gebraten. Das ist so ein Grill, da machst du was rein und dann sagt sie halt sozusagen, wann es fertig ist. Da ist ein Kontaktgrill, der grillt von oben und unten und der hat einen Sensor drin, der sagt, wenn es fertig ist. Und das funktioniert ziemlich gut. Und den Luxus haben wir uns mitgenommen in Urlaub. Ja, was auch bisher sehr nützlich ist, weil ich glaube, hier im Wohnmobil braten ist nicht so gut. Ja, stimmt. Ich meine, beim Kochen riecht ja dann schon die ganze Bude und so, ne? Aber beim Braten. Genau, aber wir haben dann schön draußen gegrillt und gegessen. War sehr lecker. Jetzt nehmen wir eine schöne Sendung auf. Und dann ist der Tag für uns heute beendet. Wir gucken noch ein bisschen Star Trek. Ich habe eigentlich schon ein bisschen Star Trek zusammen. Das mögen wir total gerne. Genau, heute ist auch die neue Episode von Lower Decks rausgekommen. Vielleicht gucken wir uns das an. Ja. Weil wir konnten die letzten Lower Decks Folgen nicht anschauen, weil die waren halt ab 16. Ja. Und ja. Jetzt gucken wir uns die zweite Staffel, gucken wir uns jetzt an. Und wenn wir damit fertig sind, beziehungsweise wenn da gerade wieder nichts kommt, dann gucken wir uns Star Trek The Next Generation an mit Captain Picard. Und Sophie findet das voll cool. Ja, ich mag das total gerne. Und ja, das war eigentlich so heute unser Tag. Und gestern, heute die zwei Tage, war jetzt nicht ganz so spektakulär, aber morgen habe ich wieder was ganz Tolles vor. Das verraten wir aber nicht. Das werden wir euch morgen erzählen. Genau. Da dürft ihr schon mal ganz gespannt sein. Und dann bis morgen. Bis morgen. Tschüss. Ja. Eine Produktion vom Podcast Funkhaus.